Prüfungsbeispiel 8. Der Trend zur Kinderuni. Im Jahr 2002 feierte die Eberhard-Karls-Universität in Tübingen ihr 525-jähriges Bestehen. Ulla Steuernagel und Ulrich Janssen, beide Redakteure des Schwäbischen Tagblatts, entwickelten gemeinsam mit dem Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Universität die Idee, neben dem regulären Universitätsbetrieb auch eine Vorlesungsreihe für Kinder zu veranstalten. Das Ziel war, mit den Veranstaltungen, die in erster Linie Spaß machen sollten, beim jungen Publikum auch das Interesse an Wissenschaft und den Themen der verschiedenen Fachbereiche zu wecken. Vielleicht sogar im Hinblick auf ihren späteren Bildungsweg. Das ist sicher kein Zufall in Anbetracht der besorgniserregenden Studienanfängerquote in Deutschland. Nur 32,4% der Schüler beabsichtigen, zukünftig zu studieren. Deutschland liegt damit im hinteren Bereich einer internationalen OECD-Vergleichsstudie. Wen wundert es also, dass Hochschulen die Tübinger Idee von der Kinderuni dankbar aufgreifen? Schließlich sehen sie darin eine Chance, möglichst früh ihren künftigen Nachwuchs zu rekrutieren. Die Universitäten werden in Zukunft verstärkt um Studenten werben müssen und die Kinderuni ist ein geeignetes Instrument dafür. Deutschlandweit existieren mittlerweile über 50 Kinderunis. Obwohl laut Janssen vorab kein großes Konzept entwickelt wurde, folgen die meisten Hochschulen, was den Aufbau und die Struktur der Veranstaltungen betrifft, dem Tübinger Erfolgsmodell. So auch die Würzburger Kinderuni, die im Oktober 2004 zum ersten Mal stattfand und zu der 1400 Schüler gekommen sind. Trotz einiger Unterschiede weisen Kinderunis zahlreiche Übereinstimmungen auf. Kleinster gemeinsamer Nenner ist die Zielgruppe. Die meisten Universitäten haben es dabei auf Schüler zwischen 8 und 12 Jahren abgesehen. Ein Merkmal der Kinderunis ist der Ausschluss der Lehrer und Eltern von den Veranstaltungen. Ausnahme hierfür ist die Universität Magdeburg, wo Eltern und Großeltern willkommen sind. Die Beschränkung auf Kinder hat bei vielen Unis mit Kapazitätsgründen zu tun, aber auch mit dem Ziel der Organisatoren, die Exklusivität der Veranstaltungen für Schüler zu betonen. Fast schon ein konstituierendes Element der Kinderunis sind die kindgerechten Warum- oder Wie-Fragen, mit denen die einzelnen Veranstaltungen überschrieben sind. Der Professor hat die Aufgabe, sie innerhalb einer Vorlesung, also innerhalb von ungefähr 45 Minuten, auf verständliche Weise zu beantworten. Gängige Kinderuni-Fragen sind: Warum krümeln Kekse? Warum wird nicht jeder Millionär? Warum träumen wir? Oder warum fliegen Flugzeuge? Welche Themen Kinder interessieren, versuchen derzeit auch Erziehungswissenschaftler zu ermitteln. Bei der Auswertung von verschiedenen Studien gelangte man zu einem überraschenden Ergebnis. Demnach gibt es kein spezielles Thema, das alle interessiert. Die Kinder haben gesagt, wir wollen was über Tiere wissen oder über das Weltall. Nach einer vor kurzem durchgeführten Studie an der Universität Münster sind nicht nur die Themen für die Aufmerksamkeit der Kinder entscheidend, sondern auch die Art der Vermittlung. So bewerteten die Teilnehmer der Kinderuni Münster jene Vorlesungen positiv, in die sie aktiv einbezogen wurden. Der Grad der Zufriedenheit der Kinder mit der Kinderuni wurde über drei Bereiche gemessen. Zum einen, ob die Veranstaltung Spaß gemacht hat, zum anderen, ob die Kinder das Gefühl haben, alles verstanden zu haben, und drittens darüber, ob sie die Vorlesung interessant fanden. Bei allen drei Aspekten bewegen sich die Angaben der Kinder überwiegend im sehr positiven bis positiven Bereich. Um Anregungen für künftige Vorlesungen geben zu können, wurden die Kinder in der Begleitstudie der Universität Münster nach besonders beeindruckenden Elementen der einzelnen Vorlesungen gefragt und sie wurden um Verbesserungsvorschläge gebeten. Die Verbesserungsvorschläge der Kinder bezogen sich inhaltlich auf den Wunsch nach noch detaillierteren Informationen zu den Themen und methodisch auf die Vermeidung von Fremdwörtern. Gefordert wurden noch mehr Bilder in den Präsentationen und organisatorisch wurde angeregt, zum Beispiel durch das zur Verfügung stellen von Mikrofonen eine höhere Beteiligungsquote von Kindern zu erreichen. Bei der Frage nach dem Verständnis gaben 94,5% der befragten Kinder an, alles oder fast alles verstanden zu haben. Überprüfbar ist der Wissenszuwachs natürlich nicht. Leistungskontrollen oder Hausaufgaben werden von den Besuchern der Kinderunis nicht verlangt. Experten führen darauf den Erfolg der Idee zurück. Anders als in der Schule lernen Kinder freiwillig, ohne Druck und Verpflichtungen. Sie entscheiden selbst, welche Veranstaltungen sie besuchen. In Würzburg werden mittlerweile Platzkarten in 3 verschiedenen Farben verteilt. Denn die Professoren müssen die Vorlesungen wegen des großen Andrangs 4-mal wiederholen. Die Kinderuni-Studenten sind eingeschrieben, haben einen Studentenausweis und ein Vorlesungsbuch, das nach jeder Vorlesung abgestempelt wird. Wenn die Schüler mindestens 5 von den 10 Vorlesungen pro Semester besucht haben, bekommen sie ein Kinderuni-Diplom, das der Präsident der Universität Würzburg höchstpersönlich überreicht. Unterstützt wird die Würzburger Kinderuni von der Mainpost, der Würzburger Regionalzeitung. Medienpartnerschaften gehören von Anfang an zur Kinderuni-Idee. Die Medien leisten einen wichtigen Beitrag zur Mobilisierung der Schüler und tragen damit zum Erfolg der Kinderuni bei. Die Zeitungen informieren über bevorstehende Veranstaltungen und liefern Hintergrundinformationen zu den Themen. Auf diese Weise wird das in der Kinderuni erworbene Wissen vertieft. Ganz uneigennützig ist das Engagement der Zeitungsverlage nicht. Schließlich sorgt die Berichterstattung über die Veranstaltungen der Kinderunis für junge Leser. Kinderunis liegen im Trend. Sie sind Kult, wie Janssen sagt. Doch Trends kommen und gehen wieder. Wann das in diesem Fall sein wird, ist glücklicherweise noch nicht absehbar.